Reverse deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, depp, komm schon du depp, zeig uns ein Deck, depp. Alles was so geht, du bist der, für den die Zeit schlägt. Wer Blei im Roulette liegt, bevor es der Schluss ist, wenn der Schuss geht. Meine Crew steht, das fünfte Element lebt, was künftig jeden etwas angeht. Du gehst um deine Green Mile, weil ich meine Texten aufgebe wie Albert Einstein. Einfach nur genial wie Asse und Royal Flash. Zwei Typen so fresh, wie Eis am Stiel. Also Leute, wisst Bescheid und kennt das Ziel. Ihr könnt uns gerne folgen, lasst die Würfel fallen, lasst die Fäuste ballen und das Mic in unserem Rap erschallen. Beimal die Sechs, zweimal ein Joker Smile, wie verhext, ich bin so wack. Tight, ich schock, der Rapper steht bereit, denn ich komm mit nem Bad Beat und schlage dich diesmal nicht K.O., sondern rappen einfach so. Wir ziehen dich in unsere Band, wir zeigen dir, was ein TF-Mitglied kann, wenn wir dann. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, depp, komm schon du depp, zeig uns ein Deck. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, depp, komm schon du depp, zeig uns ein Deck. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, depp, komm schon du depp, zeig uns ein Deck. Ich steig jetzt mit nem Racing Skane, ich fickt auf Fame, Zwillinge mit nem Broadway. Ich top den Big Blind, hoff, dass ihr mitschreit. T-Shirt unter Blau, die beiden Typen sind ja so tight. Das ist das, worauf wir ewig lang gewartet haben. Und das ist der Track, den wir für immer in den Ohren tragen. Setz dein Geld und lass es uns wie Männer austragen. Ich riskier alles und ich spende es für Wohltaten. Misch die Karten, wenn ich wag, denn ich gewinnt. Ich will all in gehen, doch die Karten sind gezinkt. Auf jeder Karte ist ein Zept, auf jeder Karte eine Krone. Ja, es blinkt, Gold in der von uns besetzten Zone. Seht diese Typen, die sind neu am Tisch, neu im Game. Spürt ihr diesen Wind so frisch, wie er weht, wenn sie kommen, wie er lebt, wenn er tanzt, wie er hebt, wie zwei Tonnen, wie er bebt mit den Drums. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, komm schon du depp, zeig uns ein Deck. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, komm schon du depp, zeig uns ein Deck. Ich will nicht die Lage kontrollieren und studier hier, wer wird zum aggressiven Tier, wir, wer sabbert vor Gier, ihr, Pokerchips sind wir dir. Ab, oben, unten, links, rechts, alles reines Papalapap. Ich setz 10.000 auf mein Siegerblatt, Schachmatt. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta, ja komme nicht so. Mir und mein Big Bro, das ist die Big Show. Von T-Shock und Blow, T-Shock und Blow, T-Shock und Blow, T-Shock und Blow, T-Shock und Blow, T-Shock und Blow, T-Shock und Blow, T-Shock und Blow. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, komm schon du depp, zeig uns ein Deck. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, komm schon du depp, zeig uns ein Deck. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, komm schon du depp, zeig uns ein Deck. Küss deine Würfel, klatsch in die Hände, zeig deine Karten, komm schon du Depp.